will ich rausgehen. Ich will was erleben. Du singst seit Tagen schon den gleichen Song. Ich kann ihn nicht mehr hören. Und immer dein Gerede. Nein, ich will nix unternehmen. Heute bin ich mit den Jungs auf Piste. Mir egal, ob es dich stört. Und jetzt geh ich. Alles ist geil, doch ich versteh's nicht. Wieso ich mir jetzt denke, ohne dich geht's nicht. Und hier steh ich. Ich klopf wieder an deine Tür. Und ich schwöre, ich bleib bei dir. Und egal, was ich gestern gemacht hab, weil ich gedacht hab, ich verpass was, klopf ich wieder an deine Tür. Und ich schwöre, ich bleib bei dir. Und egal, was ich gestern gemacht hab, weil ich gedacht hab, ich verpass was, klopf ich wieder an deine Tür. Heute nicht, du kannst alleine einpennen, damit du auch mal begreifst, dass du mich einengst. Du willst mich am liebsten jeden Tag zu Hause. Und wenn ich mein Ding mach, verdrehst du deine Augen. Ich will auch mit meinen Kumpels mal raus. Ich kann dich nicht 24 Stunden lang kraulen. Wenn ich mal draußen bin und meine Runden mach, schickst du mir SMS im Sekundentakt. Rufst mich an, ich soll dich in den Schlaf reden. Du willst oft streiten, doch nie nachgeben. Mit deinen Eltern essen gehen ist nicht mein Job. Ich hab da noch sowas zu tun, du sagst bleib doch, kein Bock. Und jetzt geh ich, alles ist geil, doch ich versteh's nicht. Wieso ich mir jetzt denke, ohne dich geht's nicht. Und hier steh ich, ich klopf wieder an deine Tür. Und ich schwöre, ich bleib bei dir. Und egal, was ich gestern gemacht hab, weil ich gedacht hab, ich verpass was, klopf ich wieder an deine Tür. Und ich schwöre, ich bleib bei dir. Und egal, was ich gestern gemacht hab, weil ich gedacht hab, ich verpass was, klopf ich wieder an deine Tür. Gestern Abend war ich wieder sowas von verspielt. Tut mir leid, ich streng dich an, du hast sowas nicht verdient. Wenn ich weg bin, merk ich bin sowas von verliebt. Und bin froh, dass es dich gibt. Ich klopf wieder an deine Tür. Ich schwöre, ich bleib bei dir. Und egal, was ich gestern gemacht hab, weil ich gedacht hab, ich verpass was, klopf ich wieder an deine Tür. Und ich schwöre, ich bleib bei dir. Und egal, was ich gestern gemacht hab,